Die Branche der Zukunft. Neue Bücher, neue Wege, neue Jobs. Das war das Thema des Fachkongresses anlässlich der Hauptversammlung des Börsenvereins des deutschen Buchhandels, die diese Tage in Berlin stattgefunden hat. Neue Bücher. Die gibt's tagtäglich. Aber die waren wohl nicht in erster Linie gemeint. Neue Jobs, davon hört man gern in einer Branche, die in den letzten Jahren eher durch Personalabbau von sich reden machte. Am Telefon ist jetzt der Hauptgeschäftsführer des deutschen Buchhandels, Alexander Skipis. Guten Abend. Schönen guten Abend. Wie sieht denn die Branche der Zukunft aus? Die Branche der Zukunft, die Buchbranche der Zukunft sieht nach wie vor sehr gut aus. Wir werden auf der einen Seite weiterhin physische Bücher haben und diese Bücher werden auch gekauft, weil die Menschen zu schätzen wissen, was wir mit diesen Büchern liefern. Wir liefern Inhalte und Werte und sind als Branche von hoher Relevanz für die gesellschaftliche Entwicklung damit. Wir denken, dass ohne Bücher, ohne Buchinhalte eine demokratische, freie Gesellschaft eigentlich nicht gelingen kann. Und deshalb gehen wir auch davon aus, dass wir eine große Zukunft weiterhin vor uns haben werden. Nun hat es in den ersten 4 Monaten dieses Jahres sogar auch ein leichtes Plus von 1,4% gegeben. Sind denn das wirklich Bücher, die da in Buchläden gekauft worden sind, oder ist das insgesamt der Umsatz? Ja, das ist reiner Buchumsatz, in der Tat von 1,4% im Schnitt, im Mai sogar 7,2%. Wir können zumindest jetzt davon ausgehen, dass den Menschen das Buch als relativ preiswertes, aber sehr anspruchsvolles Genussmittel das genau wert ist. Kaufen im Mai vielleicht die Menschen schon ihre Urlaubslektüre oder ist das jetzt ein besonderes Plus? Ja, das kommt später, die Urlaubslektüre. Der Mai ist ein besonderes Plus. Man kann allerdings nicht verhehlen, dass wir im letzten Mai etwas schlechtere Zahlen hatten. Aber gleichwohl ist die Tendenz ziemlich deutlich erkennbar. Jeden Monat plus. Ist denn das ein Trend, der jetzt schon länger anhält? Denn es gab ja eine Zeit, wo es wirklich zurückgegangen ist. Ja, wir haben jetzt schon einen kontinuierlichen Trend seit 4 Jahren Steigerungen in unserer Branche. Zuletztes Jahr, ein Nicht-Harry-Potter-Jahr, 2008, was immer eine große Bedeutung hat, haben wir auch noch ein leichtes Wachstum zu verzeichnen. Also wir sind im Moment auf einem stabilen Wachstumspfad. Natürlich kann man jetzt nicht sagen, was im Zuge der Finanzkrise noch alles passieren wird. Aber ich denke, die Zeichen stehen jedenfalls sehr positiv. Also könnten Sie eigentlich ganz beruhigt in die Zukunft blicken, aber Sie sprachen ja am Anfang an das physische Buch. Mittlerweile gibt es auch ein anderes, ein nicht mehr greifbares und das scheint Ihnen wohl Sorgen zu bereiten. Ja, natürlich nicht das Buch selbst bereitet uns Sorgen. Wir sind als Branche gewappnet für das elektronische Buch. Wir haben eine eigene Plattform aufgebaut, jetzt schon mit weit über 100.000 Titeln. Libreka heißt sie. Auf dieser Plattform können Bücher elektronisch gekauft werden, sowohl physisch als auch elektronische Bücher gedownloadet werden. Wir halten den Moment jetzt für gerade richtig, weil erstmalig auf dem Markt E-Reader sind, die eine hohe Qualität haben und eine sehr angenehme Lesemöglichkeit. Lesen Sie eigentlich auch schon so? Ich habe ein E-Book und lese das auch, wenn nicht auch ständig, aber hin und wieder. Dieses Medium wird dort vor allen Dingen Erfolg haben, wo es seine Vorteile ausspielen kann. Und Vorteile kann es zum Beispiel darin ausspielen, dass ich heute von Berlin zurück nach Frankfurt gekommen bin und Uwe Tellkamp auf meinem Reader habe, der ja bekanntlich 1000 Seiten hat. Und das habe ich in meinem E-Book drin und dann kann ich das sehr schön so Seite für Seite im Flugzeug lesen. Also auch eine gewisse Gewichtsersparnis bringt dieses Buch mit, dieses elektronische. Aber dann gibt es ja noch etwas, das Internet. Und da, wir haben es vorher bei der Popcom erfahren, da gibt es Probleme mit dem Urheberrecht, mit der Piraterie. Haben Sie da auch Probleme? Ja, das ist genau das, was ich angesprochen habe. Wir haben auf der einen Seite wir sind bereit für diese Zukunft mit dieser Plattform, von der ich sprach. Wir sind also völlig darauf eingestellt. Nur das, was wir nicht haben und was wir auch selbst nicht leisten können, ist, wir brauchen für eine Zukunft Rechtssicherheit im Internet. Und diese Rechtssicherheit haben wir nicht, solange ihren Internetpiraterie, geistiges Eigentum, digitale Inhalte beliebig oft illegal kopiert und das fast unverfolgt und ohne irgendwelche Sanktionen gewärtigen zu müssen. Das ist unser großes Problem. Wenn es um Rechtssicherheit geht, dann ist der Staat gefordert. Was erwarten Sie von ihm? In der Tat ist der Staat gefordert. Deswegen haben wir auch auf unseren Buchtagen heute eine Resolution verabschiedet, in der wir an die Bundeskanzlerin appellieren, das Thema Schutz des geistigen Eigentums jetzt sich persönlich anzunehmen und ein Gesamtkonzept für die Weiterentwicklung des Urheberrechts zu entwickeln. Wir stellen nämlich fest, dass das Thema Urheberrecht und Schutz des geistigen Eigentums immer in kleinen Aktionen stetig in den letzten Jahren verschlechtert wird als Reaktion auf die Verhältnisse im Netz. Das halten wir alles für eine Kapitulation. Ich finde, unsere Branche hat einen Anspruch darauf, wie im Übrigen auch alle anderen kreativ schaffenden Branchen, dass sie ihr geistiges Eigentum im Internet so geschützt bekommen, wie es auch in der physischen Welt ist. Fühlen Sie sich von der Kanzlerin oder generell von der Politik ein wenig im Stich gelassen? Die Frage muss man differenziert beantworten. Es gibt Politiker, wie zum Beispiel der Kulturstaatsminister Neumann, der uns in dieser Frage vehement unterstützt. Aber wir leben in einer großen Koalition und da ist eben nicht alles möglich, was man für richtig hält. Das Justizministerium ist beispielsweise ein Bereich, von dem wir keine Unterstützung bekommen. Nun haben Sie gesagt, im Zusammenhang dieser Tagung, dass Sie Ihre große Vornehmheit und Zurückhaltung jetzt aufgeben würden. Wie sieht es aus, wenn der Börsenverein des deutschen Buchhandels seine Vornehmheit aufgibt? Ja, das muss man so verstehen, dass wir in der Kommunikation, in der Öffentlichkeit einfach deutlicher werden müssen. Wir müssen deutlicher artikulieren, wer wir sind, und wir müssen uns auch deutlicher darstellen, welche Relevanz wir in der Gesellschaft haben. Es ist eigentlich offensichtlich, dass ohne das Lesen im Buch, ohne das Prinzip Buch, eine Gesellschaft so nicht gelingen kann. Das heißt, wir sind ein essentieller Bestandteil für die Entwicklung einer Gesellschaft, und das müssen wir deutlich sagen, um den Stellenwert des Buches auch im Bewusstsein der Öffentlichkeit wieder an diesen Platz zu bringen. Deutlich sagen. Gehen Sie auch auf die Straße? Planen Sie eine Demo oder was? Nein, das wird sicherlich so nicht der Fall sein. Aber es könnte durchaus sein, dass wir auf der nächsten Frankfurter Buchmesse da unsere Stimme etwas deutlicher erheben werden. Die nächste Frankfurter Buchmesse, bei der übrigens China das Gastland sein wird. Und da dürfte es auch einige Probleme geben, was das Urheberrecht, was die Meinungsfreiheit und anderes anbelangt. Da jedenfalls wird der Börsenverein des deutschen Buchhandels laut werden. Am Telefon war der Hauptgeschäftsführer Alexander Skippis. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Ja, herzlichen Dank.